bitte mehr von dir, was du so alles treibst. Von der Farbe bis zum Lieblingstier und Geschichten, die du schreibst. Hab dich zuvor noch nie gesehen, du erscheinst mir nagelneu. Genieß es, neben dir zu stehen, du wirkst fast ein wenig scheu. Sag mir, auf was du alles stehst und welche Dinge dich berühren, woher du kommst und wohin du gehst. Sag mir, wie kann ich dich verführen? Komm mit mir der Sonne entgegen. Lass deine Sorgen einfach los. Ich laufe dich durch Nacht und Regen, begleite dich bergauf, bergab. Sag mir, auf was du alles stehst und welche Dinge dich berühren, woher du kommst und wohin du gehst. Sag mir, wie kann ich dich verführen? Komm mit mir der Sonne entgegen. Lass deine Sorgen einfach los. Ich laufe dich durch Nacht und Regen, begleite dich bergauf, bergab. Begleite dich bergauf, bergab.